Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Allahs Segen, Heil und Barmherzigkeit sind auf dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das ist natürlich doppelt gemoppelt, also wenn man sagt Allahs Segen und Heil und so, dann braucht man das auf Arabisch nicht nochmal zusätzlich sagen, aber es ist eine Gewohnheit. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, gestern haben wir über die Eroberung und Befreiung von Mekka gesprochen. Es gibt manche Leute, sie bevorzugen es, statt den Begriff Eroberung, Befreiung zu benutzen. Okay? Weil sie mit dem Begriff Eroberung einen Feldherrn assoziieren, der ein Land einnimmt, um Macht zu bekommen. Okay. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ja nicht irgendwelche Ländereien eingenommen, um selbst darüber zu verfügen, sondern ihm ging es darum, dass Allahs Wort das höchste Wort ist. Und ihm ging es nicht um Macht, sondern ihm ging es darum, dass die Menschen Allahs Religion umsetzen können, dass sie nicht unterdrückt werden, dass sie frei entscheiden können, den Islam anzunehmen, damit Gerechtigkeit herrscht und so weiter und so fort, aus verschiedenen Gründen. Wie dem auch sei, also kann es manchmal angebracht sein, dass man den einen oder anderen Begriff austauscht. Denn du musst immer schauen, wie die anderen Menschen, die vor dir sind, den Begriff verstehen. Und das hat nichts zu tun mit, dass man irgendwie zurücksteckt oder dass man einen Minderwertigkeitskomplex hat oder ähnliches, oder sich nicht traut, die Wahrheit zu sagen. Es ist ein Problem, dass manchmal Menschen über den Islam ein falsches Bild haben. Und wenn du dann einen bestimmten Begriff benutzt und die Leute verbinden damit etwas ganz anderes, als du in deinem Kopf verbindest, dann ist es manchmal sinnvoll, dass man vorher den Begriff definiert, bevor man ihn verwendet, oder dass man einen Begriff verwendet, der auch richtig verstanden wird. Und nachdem wir jetzt die Geschwister machen, wir das hier weiter. Nachdem wir über die Befreiung der Mekkaner vor diesem Götzendienst gesprochen haben und nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit Allahs Erlaubnis diese Stadt und Umgebung nach und nach eingenommen hat, zuvor gab es verschiedene Stämme, die dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegenüber feindselig gesinnt waren. Und das waren allgemein gesehen die Quraysh und ihre Verbündeten, zumindest auf der arabischen Halbinsel. Nachdem Quraysh gefallen ist, nachdem die Stadt von Mekka eingenommen worden ist, ist die wichtigste und größte Macht der damaligen Zeit untergegangen. Das Zentrum der arabischen Halbinsel, das die Hauptstadt des Polytheismus und Götzendienstes. Die meisten Götter, die sie angebetet haben, sind gestorben, sind kaputt gemacht worden, sie gibt es nicht mehr. Diese Stadt, nachdem sie eingenommen worden war, stellt sich jetzt die Frage, welche Macht als nächstes die Position von Quraysh einnehmen wird. Und das waren zwei Stämme, einmal Hawazin und einmal Thaqif. Hawazin und Thaqif sind beides arabische Stämme, die von einem anderen Stamm namens Mudar abstammen, der wiederum von Adnan abstammt. Diese beiden Stämme, die sich Hawazin, diese arabische Halbinsel, dieser arabische Stamm befand sich im Norden der arabischen Halbinsel. Diese beiden Stämme, liebe Geschwister, haben historische Bedeutung und bis an den heutigen Tag ist der Markt, den man Ukaz nennt, bekannt. Das ist ein Marktplatz, der in der Nähe von der heutigen Stadt Ta'if sich befindet. Und dieser Marktplatz, liebe Geschwister, ist bekannt damals gewesen für natürlich Handelsbeziehungen, für wirtschaftliche Beziehungen, aber auch aus kulturellen Aspekten. Und zwar hat man dort wie Konferenzen gehalten über die arabische Literatur und man hat dort Gedichte aufgesagt und so weiter und so fort. Und wir wissen, dass die arabische Kultur eine blumenreiche Kultur war hinsichtlich der Literatur. Und die Leute aus Thaqif, dieser andere Stamm, dieser Stamm ist der ursprüngliche Stamm der Bewohner von Taif. Heutzutage Taif ist eine Stadt in der Nähe von Mekka, befindet sich ungefähr 1200 Meter über dem Meeresspiegel und ist weniger als eine Stunde Fahrt entfernt von Mekka. Diese Stadt, der Stamm, der dort gehaust hat, ist der Stamm namens Thaqif. Und dieser Stamm Thaqif hat gelebt hauptsächlich von der Landwirtschaft, und dort gab es ganz viele, also Ländereien. Man hat Trauben angebaut und Granatäpfel angebaut und alles mögliche an Grünzeug angebaut. Und sie hatten auch dann eine starke wirtschaftliche Position, denn ihr wisst, der Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Quraysh spricht über den Handel, über die Handelskarawanen, wie sie im Winter von Norden nach Süden gehen und wie sie im Sommer von Süden nach Norden gehen. Und das und eine der Quellen natürlich für die landwirtschaftlichen Erträgnisse war eben dieses Gebiet von Taif bzw. dieser Stamm von Thaqif. Thaqif und Hawazin, diese beiden Stämme, die jetzt die Position von Quraysh eingenommen haben, sie verbindet mit Quraysh einiges, hauptsächlich natürlich mindestens zwei Sachen. Erstens die Nähe. Sie lebten nahe aneinander, sodass die Leute von Quraysh im Sommer, sozusagen die Sommerzeit, in Taif verbrachten. Und dort manche Gärten hatten, wo sie ihre Sommerferien sozusagen, denn Taif, wenn es sich 1200 Meter über dem Meeresspiegel befindet, da ist die Temperatur ungefähr 10 Grad ungefähr kühler als unten in Mekka. Und 40 Grad und 30 Grad ist eben nicht das gleiche. Deswegen bis an den heutigen Tag viele Leute aus dem Hijaz, aus Jidda oder Mekka oder anderen Städten, sie gehen im Sommer, gehen sie nach Taif oder an andere Stellen, Abha, andere Orte auf der arabischen Halbinsel, wo es eben kühler ist. Die Quraysh, wie gesagt, haben das ebenfalls gemacht, und dadurch entstanden im Laufe der Zeit verwandtschaftliche Beziehungen, weil man eben untereinander geheiratet hat. Und deswegen hat auch, das ist eben so eine kleine Anmerkung, und zwar damals in dem Friedensvertrag oder wenn Verhandlungen von Hudaybiyah, nochmal zur Erinnerung, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er wollte einmal die Umrah vollziehen, als Quraysh noch die Herrschaft hatte über Mekka. Und dann hat Quraysh das dem Propheten sallallahu alaihi wasallam verweigert. Und als sie das dem Propheten sallallahu alaihi wasallam verweigert haben, haben sie Verhandlungen geführt, und derjenige, den die Quraysh geschickt hat, um zu den Muslimen zu gehen, als Botschafter beauftragt im Namen der Quraysh, war eine Person namens Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi. Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi. Al-Thaqafi bedeutet derjenige, der aus dem Stamm Thaqif kommt. Und das zeigt eben, wie gesagt, ihr starkes Bündnis mit diesen Leuten, dass einer aus einem anderen Stamm sie in solch wichtigen Verhandlungen vertreten hat. Damals ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam vor seiner Auswanderung schon einmal nach Taif gegangen. Und ihr könnt euch daran erinnern, er kam zum Stamm Thaqif dort und wollte sie zum Islam einladen, aber sie haben sich geweigert, und sie wollten, so wenigstens hätten sie ihre Feindseligkeit zurückhalten sollen, aber auch das wollten sie nicht machen, und sie haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam verjagt und Steine nach ihm geworfen. Und deswegen zeigt sich, dass die Feindseligkeit der Quraysh gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wasallam die gleiche ist wie diejenige von Hawazin und diejenige von Thaqif. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, ihn hat der Stamm Thaqif interessiert, weil dieser Platz, an dem sie lebten, war ein militärischer wichtiger Stützpunkt, wäre ein militärischer guter Stützpunkt, beziehungsweise sie selbst sind eine starke militärische Kraft und auch eine Wirtschaftskraft. Und wieder einmal hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam versucht, sie zum Islam einzuladen, und er hat auf dem Weg dorthin eine Person getroffen namens Ibn Abd Yalil, und er hat sich aber geweigert, den Islam anzunehmen, was dem Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wasallam viel Kummer bereitete. Und wir lesen dazu eine Überlieferung aus Sahih al-Bukhari und ebenfalls aus Sahih Muslim, die wie folgt lautet. In der Überlieferung heißt es wie folgt, liebe Geschwister, und zwar berichtet uns Aisha radiallahu ta'ala anha, die Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie sagte zum Propheten sallallahu alaihi wasallam: Gab es einmal einen Tag, der für dich anstrengender war und schlimmer war als der Tag der Schlacht von Uhud? Er sagte sallallahu alaihi wasallam: Ich habe von deinem Stamm einiges aushalten müssen. Aisha ist natürlich von Quraysh, wie der Prophet selbst auch sallallahu alaihi wasallam. Aber sie sagte: Der schlimmste Tag für mich war der Tag, an dem ich Ibn Abd Yalil getroffen habe und ihm sozusagen den Islam angeboten habe, und er sich geweigert hat, das zu machen, was ich wollte. Und ich ging fort und war so bedrückt, dass ich erst bemerkte, was los war, als ich bei Qarn al-Tha'alib war. Das ist eine Ortschaft, anders als die Ortschaft, wo er wollte eigentlich nach Hause gehen. Aber er kam ganz woanders hin, und erst da bemerkte ich, dass ich auf dem falschen Weg bin, mich geirrt habe, also den Weg geirrt habe. Und dann sah ich plötzlich eine Wolke, die mich überschattete. Und dann sah ich Jibril, und er rief mich und sprach: Wahrlich, Allah hat die Worte deines Volkes gehört. Und er hat gehört, wie sie dir entgegnet sind. Und er hat zu dir den Engel der Berge geschickt, um dir anzuordnen, um von dir zu verlangen, dass du ihm anordnest, was du möchtest. Daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi spricht, daraufhin hat mich der Engel der Berge gerufen, hat mich begrüßt und danach gesagt: Muhammad, mach, was du möchtest. Wenn du möchtest, dann werde ich auf sie die beiden Berge Al-Akhshab, auf Arabisch Al-Akhshabain sind die beiden Akhshab-Berge, zwei bestimmte Berge aus Mekka, ich werde diese beiden Berge auf sie drauf werfen. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Bal arju an yukhrij Allah min aslabihim man ya'budu Allah wahdahu la yushriku bihi shay'a. Er sagte sallallahu alaihi wasallam: Nein, vielmehr wünsche ich mir, dass aus ihrer Nachkommenschaft Allah Leute hervortreten lässt, die Allah alleine anbeten und ihm nichts beigesellen. Und das ist natürlich eine Bestätigung dessen, was Allah Azza wa Jal im Quran al-Karim über unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Das heißt, wir haben dich nur als Barmherzigkeit zu den Weltenbewohnern gesandt. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam war niemals jemand, der sich gerecht hat seinetwegen. Und wenn er sah, dass der Nutzen darin lag, dass man Geduld zeigt, dann hat er Geduld gezeigt, wie in diesem deutlich, mehr als deutlichen Beispiel. Wie dem auch sei, zuvor gab es ja den Kampf zwischen den Muslimen und Quraysh. Die anderen Stämme, wie Hawazim, wir reden ja gerade von diesen zwei neuen Stämmen, Hawazim und Thaqif, sie haben sich immer daraus gehalten, weil sie der Meinung waren, dass Quraysh stark genug sei, um die Muslime zu bekämpfen. Und so hat sie die ganzen Schlachten von Badr und Uhud und Khandaq, das ist die Parteienschlacht oder die Grabesschlacht, hat sie das alles von der Ferne beobachtet, ohne dass sie selbst irgendwie einschreitet. Und Sogar hat Al-Akhnas ibn Shuriq, oder Shariq, der auch aus dem Stamm Thaqif war, und er hat sogar die seinen Stamm, oder beziehungsweise einen anderen Stamm, mit dem sie verbündet waren, hat sie sogar überzeugt, dass sie bei der Schlacht von Badr gar nicht teilnehmen sollen, solange ihre eigene Wirtschaft funktioniert und läuft. Insofern, es gab ja auch nicht unbedingt etwas, was die anderen verbündet, außer ihrem Schirk. Sogar da hat jeder seine eigene Gottheit. Ja. Deswegen haben sie sich gesagt, ja, solange unsere Wirtschaft funktioniert, mischen wir uns da mal gar nicht ein. Ja. Aber als natürlich Makka gefallen ist, und die ganzen Führer von Makka ebenfalls, hat sozusagen die Flagge des Schirk, der Stamm Hawazin getragen. Und sie selbst haben die Initiative ergriffen und wollten die Muslime angreifen. Noch bevor die Muslime sie angreifen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat natürlich nach der Befreiung von Mekka nicht aufgehört, militärisch zu agieren. Und so hat er verschiedene Kompanien geschickt. Eine Kompanie war unter der Aufsicht oder unter der Leitung von Khalid ibn al-Walid, radiallahu ta'ala anhu, mit 30 Reitern. Die sind zur Stadt Nakhla gegangen. Nakhla und Taif sind diejenigen beiden Städte, die diesen Marktplatz, den ich vorhin erwähnt habe, Rukav, umkreisen, umzingen. Wie dem auch sei, Khalid ibn al-Walid heißt es in der Erzählung, das wird natürlich erzählt, und aber klar ist, dass er das gemacht hat. Es wird erzählt, dass er, radiallahu ta'ala anhu, dann dort die Gottheit Al-Uzza zerstört hat. Und da ging es um ein Haus, offensichtlich ähnlich wie die Kaaba, die von den Leuten in Thaqif verehrt wurde. Und das war noch 5 Tage, bevor Ramadan zu Ende war. Also könnt ihr euch vorstellen, wenn Mekka ungefähr am 18., 19., 20. Ramadan eingenommen war, 5 Tage später ungefähr, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam schon die nächste Kompanie losgeschickt, um die anderen Gottheiten, die außen herum sind, zu zerstören, ein für alle Mal, damit die Leute wissen, wenn ein Gott sich nicht immer selbst wehren kann, warum sollst du ihn dann anbeten? Wie dem auch sei, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat ebenso Sa'd ibn Zayd al-Ashhali mit 20 Reitern losgeschickt, auch gegen Ende von Ramadan, ungefähr 6 Tage vor Ende von Ramadan, um die Gottheit Manat, wie wir schon letztes Mal erwähnt haben, in einem Ortschaft namens Al-Mushallal zu zerstören. Und das war auch eine Gottheit, eine Götze, die von den Ansar besonders damals verehrt wurde. Wir haben gerade über Manat gesprochen, ne? Die von Sa'd ibn Zayd radiallahu ta'ala anhu zerstört worden ist. Dann ebenso heißt es, dass Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu Manat auch zerstört hat. Und Allahu a'lam, eine oder die andere, wichtig ist, dass die zerstört worden ist, und das ist, reicht für uns als Tatsache aus. Und es ist so, dass bei geschichtlichen Ereignissen die Gelehrten nicht so sehr streng mit den Überlieferungen umgehen, wie wenn es darum geht, dass eine Überlieferung ein Urteil Allahs beinhaltet über Halal und Haram. Das ist was anderes. Weil ob jetzt Ali ibn Abi Talib oder Sa'd ibn Zayd das gemacht hat, ist ziemlich egal und spielt keine Rolle für die islamische Rechtsgebung. Wie dem auch sei, es gibt auch eine Überlieferung, dass Sufyan ibn Harb derjenige war, der das gemacht hat, und diese Überlieferung ist aber genauso schwach wie die anderen ebenfalls. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat im Monat Shawwal, das heißt im Monat nach Ramadan, im Ramadan wurde Mekka erobert, im darauf folgenden Monat, im Monat Shawwal des 8. Jahres, hat er sallallahu alaihi wasallam Khalid ibn al-Walid noch einmal geschickt. Und mit einer Kompanie, in einer Armee von 350 Männern, die aus Muhajirin und aus Ansar stammen. Zum Stamm namens Banu Jadima. Und das war in einer Ortschaft namens Yalamlam, die bis an den heutigen Tag bekannt ist. Und diese Ortschaft befindet sich südlich von Mekka, 80 Kilometer ungefähr entfernt, um diese Menschen zum Islam einzuladen. Als sie zu ihnen kamen, riefen sie zum Islam. Das Problem war, sie wussten nicht, wie sie sich ausdrücken sollen. Und so verwendeten sie einen Begriff, auf Arabisch heißt Sabatna, Sabatna. Und das Problem ist, dass dieser Begriff Sabatna, der hieß damals, war das ein Ausdruck, um zu sagen, dass man seine eigene Religion verlassen hat. Und der Begriff, den die Muslime aber kannten, war Aslamna. Das heißt, sie haben den Islam angenommen. Und Sabatna heißt ursprünglich, wir sind dem Sebeertum beigetreten. Und deswegen hat Khalid ibn Walid radiallahu anhu ihre Tötung bzw. ihre Bekämpfung angeordnet. Manche wurden getötet, manche wurden gefangen genommen. Und als sie gefangen genommen worden sind und Khalid ihre Tötung anordnete, weigerten sich manche Sahaba wie Abdullah ibn Umar und Abdullah ibn Auf und andere Sahaba und sagten, wir warten erst einmal, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam dazu zu sagen hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich losgesprochen von dem, was Khalid gemacht hat. Weil sozusagen, die Leute waren Muslim und sie haben nur sich nicht richtig ausdrücken können und deswegen dachten sie, dass sie kämpfen wollen. Sie haben das als Kriegserklärung verstanden. In Wirklichkeit meinten sie damit eine Islamannahme. Wie dem auch sei, Khalid ibn Walid radiallahu ta'ala anhu, dieser Fehler, den er da in diesem Fall begangen hat, möge Allah subhanahu wa ta'ala bei ihm zufrieden sein, weist darauf hin, dass man, wenn man einen Fehler macht, dass dieser Fehler entschuldigt sein kann. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn deswegen nicht von seiner Position weggemacht, sondern er hat ihn weiterhin auch an dieser Position der Führung dieses Heeres gelassen. Denn er war bekannt, radiallahu anhu, für seinen starken Kampf, gutes Kämpfen und für seine gute Führung. Und deswegen, wenn ein Mensch sich Mühe gibt, mit guter Absicht, versucht die Wahrheit herauszufinden, und er macht dabei einen Fehler, dann dieser Fehler ist entschuldigt bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie gesagt, ihm deswegen nicht dafür zur Rechenschaft gezogen, sondern er hat dann natürlich das Blutgeld bezahlt für die Verstorbenen. Und das heißt auch in einer Überlieferung, diese Überlieferungen sind, wie gesagt, Mursal. In der Überlieferung heißt es, dass er, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, sogar ihnen noch ein bisschen mehr gegeben hat, als ihnen zusteht, um ihre Herzen zu gewinnen. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hatte zwei verschiedene Kompanien geschickt, nach der Befreiung von Mekka, die alle gezielt waren und gerichtet waren auf die Orte, an denen Hawazin und Thaqif ansässig waren. Und deswegen haben die Hawazin und Thaqif sich darauf geeinigt, die Muslime anzugreifen. Und sie haben gesagt, lieber greifen wir sie an, bevor sie uns angreifen. Und sie haben ihr gesamtes Vermögen und ihre gesamten Frauen und die gesamten Kinder, alle haben sie gesammelt. Warum hat man das damals gemacht? Damit auf keinen Fall jemand flieht. Denn wenn alle da sind, wohin willst du fliehen? Du hast keine Frau, zu der du fliehen kannst, um sie zu retten oder sozusagen um dich zu retten, deine Familie zu retten. Alles in Anwesenheit. Fertig. Also alles oder nichts nach diesem Prinzip. Und eine Person namens Malik ibn Auf al-Nasri, er war ihr Heeresführer. Das heißt, der Heeresführer dieser Götzendiener von Hawazin und Thaqif. Und zwei Stämme haben nicht mitgemacht, und zwar Ka'b und Kilab haben mit dieser Schlacht, obwohl sie offensichtlich Götzendiener waren, nicht an der Schlacht teilgenommen. Malik ibn Auf hat das Heer geordnet, hat vorne die Reiter gestellt, dahinter die Fußsoldaten, dahinter die Frauen, dahinter die Schafe und die Ziegen und dahinter die Kamele. Und er war 30 Jahre alt und war bekannt für seine Tapferkeit und für seine Standhaftigkeit im Kampf. Der Historiker Al-Waqidi ist der Einzige, der uns berichtet, wie viele Leute die Hawazin waren. Und sie waren, er sagte, 20.000 Soldaten. Und das ist eine riesige Menge. Und Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, er bestätigt auch, dass diese Zahl sehr realistisch ist. Dass es also ungefähr doppelt so viele Götzendiener waren wie Muslime. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einen Spion hinausgeschickt namens Abdullah ibn Abi Hadrad al-Aslami, um herauszufinden, was bei ihnen los ist. Und nach 1 bzw. 2 Tagen kam er zu den Muslimen zurück und teilte ihnen mit, dass sie sich auf den Kampf vorbereitet haben gegen die Muslime, woraufhin die Muslime ebenfalls die entsprechenden Vorkehrungen getroffen haben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat, wie es authentisch überliefert worden ist, 100 Panzerhemden von Safwan ibn Umayyah geliehen. Und das ist eine interessante eigene Sache. Warum? Weil Safwan ibn Umayyah selbst war noch ein Götzendiener, ein Mushrik. Und so hat er sozusagen von ihm diese Hilfe entgegengenommen. Und Safwan fragte ihn, wie sieht's aus? Nimmst du diese Panzerhemden, klaust du sie von mir? Also, oder nimmst du sie von mir gegen meinen Willen? Oder nimmst du sie als Laie? Und er sagte, nein, selbstverständlich nehme ich sie als Laie. Und nach der Schlacht von Hunain hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie ihm auch dankend zurückgegeben. Ibn Abd al-Barr, rahimahullah ta'ala, erwähnt allerdings ohne Überlieferungskette, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch von einer anderen Person namens Huwaitib ibn Abd al-Uzza 40.000 Silbermünzen, 40.000 Dirham geliehen hat. Und er hat auch die Hilfe von Naufal ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib entgegengenommen, was 3.000 Speere gewesen sind. Und hier zeigt man, dass wenn man die Hilfe von Nicht-Muslimen entgegennimmt, sofern der Islam gefestigt ist und es keine Gefahr besteht, dass man beeinflusst wird von den anderen oder dass man irgendwelche Bedingungen akzeptieren muss, durch die man von seiner eigenen Aqida Abstriche machen muss, oder von seiner eigenen Religion allgemein, dann ist das kein Problem. Die Muslime hatten nicht viel sich Zeit gelassen nach der Befreiung von Mekka. Es gab nur ein paar wenige Gefechte in einer Stadt namens Khandama und sie waren bereit, dieser neuen Herausforderung entgegenzutreten. Nach wenigen Tagen haben die Muslime sich in Richtung Hunain bewegt. Hunain ist die Ortschaft, an der diese Heere aufeinander getroffen sind. Und das war am 5. Shawwal des 8. Jahres. Das heißt ungefähr 15 Tage, nachdem Mekka befreit worden ist. Sie kamen am Abend des 10. Shawwal in Hunain an. Offensichtlich sind sie immer, je näher sie kamen, langsamer gegangen, aus Angst natürlich, beziehungsweise aus Vorsicht. Denn Hunain an sich ist von Mekka nur ungefähr 20 Kilometer entfernt. Und heutzutage ist diese Ortschaft als Ash-Shara'i' bekannt. Als sie am Anfang aus Mekka losgelaufen sind, haben sie sich beeilt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in Mekka auch einen Führer zurückgelassen. Das war Attab ibn Usaid oder Asid. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Mekkaner nicht ohne Führung zurückgelassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Die Anzahl der Muslime, die Geschwister, die an der Schlacht von Hunain mitgemacht haben, sind groß. Die war groß. Denn zuvor waren sie 10.000 und nachdem Mekka befreit worden ist, sind nochmal 2.000 von den Mekkanern hinzugekommen. Die sogenannten Tulaqa, die sogenannten Freigelassenen. Und das heißt also mit anderen Worten, dass die erst Leute waren, die frisch in den Islam eingetreten waren und der Iman, der war noch nicht richtig fest verankert in ihren Herzen. Und deswegen war natürlich diese Auseinandersetzung die größte zahlenmäßig in der gesamten islamischen Geschichte. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als sie in der Nähe waren von ihren Feinden, während dem Isha-Gebet, hat er einen Sahabi damit beauftragt, Ausschau zu halten auf diesen Tal von Hunain, wo später dann die Schlacht stattgefunden hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auf Allah vertraut und war überzeugt davon, dass Allah ihm diesen Sieg geben wird. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, tilka ghanimatul muslimina ghadan insha'Allah. Als er die ganzen Frauen und Männer und Kinder und das ganze Vermögen sah, dass sich alle versammelt haben, hat er gesagt, das wird morgen insha'Allah die Beute der Muslime sein. Anas ibn Abi Marthad al-Ghanawi radiallahu ta'ala anhu hat sich freiwillig gemeldet, dass er Ausschau hält und Wache hält, während die Muslime in der Nacht alle schlafen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat zu ihm gesagt, dass er wachsam sein soll bis zum Morgengebet. Anas ibn Abi Marthad hat diese Aufgabe auf beste Art und Weise vollzogen. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm das Paradies versprochen. Und hier sehen wir, dass es nicht nur 10 Menschen gibt, denen das Paradies versprochen worden ist, sondern auch weitere andere. Nur wenn man sagt die 10, dann meint man diejenigen, denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Paradies in einem Atemzug sozusagen, in einem Hadith versprochen hat. Ja. Und hier sieht man auch die gewaltige Tat, wenn ein Muslim etwas tut wenn ein Muslim eine Tat vollbringt, von der alle was haben. Und das ist immer das gleiche Prinzip, dass Taten, von denen nur du selbst etwas hast, sind nicht so gut wie Taten, von denen alle anderen Menschen ebenfalls etwas haben, wenn es natürlich um freiwillige Sachen geht, ja. Natürlich sind die Pflichten immer vor den freiwilligen Sachen vorzuziehen. Das Problem war, dass die Anwesenheit mancher frischer Muslime ein Problem war, hatte negative Konsequenzen. Denn sie waren erst neu, wie gesagt, und nicht alle Überreste der Jahiliya haben sie aus ihrem Charakter und ihrem Herzen entfernen können. Manche Leute haben sogar noch im Alter von 40, 50 Jahren Charakterzüge aus der Jahiliya. Wie dem auch sei, und das hat sich in einem folgenden Ereignis bewahrheitet oder bestätigt. Als sie gelaufen sind zusammen auf dem Weg nach Hunain, unterwegs sahen sie einen Baum. Und dieser Baum hieß Zatu Anwad. Das heißt wortwörtlich, ein Baum, an dem man Sachen aufhängt. Und das war ein Baum, an dem die Götzendiener ihre Waffen aufgehängt hatten und dadurch Segen ersucht haben. Die dachten, diese Bäume oder diese Handlung würde ihre Waffen segnen. Daraufhin sagten diese neuen Muslime, O Gesandter Allahs, gib uns auch so einen Baum, an dem wir unsere Waffen aufhängen können, genauso wie sie einen haben. Daraufhin sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa subhanallah, frei sei Allah von allen Mängeln, kama qala qawm Musa, genauso wie das Volk von Moses gesprochen hat, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Sie sagten, mach uns auch einen Gott, so wie sie Götter haben. Und das können wir nachlesen, Surah Al-A'raf, Quran Al-Karim. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ihr werdet genau den gleichen Weg gehen wie diejenigen, die vor euch gewesen sind. Und das zeigt eben, dass diese Aqida oder der Tawhid dieser neuen Muslime noch nicht vollkommen war und dass sie noch einiges zu lernen hatten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sie aber nicht bestraft oder der Ketzerei bezichtigt, weil sie ja auch erst neue Muslime gewesen sind und eben für ihre Unwissenheit in diesem Fall entschuldigt sind. Ebenfalls zu den negativen Konsequenzen dieser großen Ansammlung der Armee war, dass manche von ihnen überzeugt waren, dass die Menge sie zum Sieg verhelfen wird. Und deswegen sagten manche lautstark, لَنْ يُغْلَبُوا مِنْ قِلَّةِ. Das heißt, sinngemäß, wir werden nicht aufgrund unserer zu kleinen Anzahl heute besiegt werden. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat natürlich diese Aussage im Koran stark kritisiert. Als er sagte subhanahu wa ta'ala, وَيَوْمَ حُنَيْنِمْ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. Und am Tag von Hunayn, als euch eure große Anzahl gefiel, فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا, euch aber nichts nutzte. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. Die Erde wurde euch bei all ihrer Weite eng. ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. Danach seid ihr abgekehrt und habt den Rücken gewandt. Darüber werden wir inshallah noch natürlich ausführlicher sprechen. Aber es zeigt, dass Allah subhanahu wa ta'ala es verabscheut, dass man denkt, dass der Sieg von jemandem anderes kommt, außer von ihm ganz alleine. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diese Sache ebenfalls bestätigt, als er sagte in einem Dua, Allahumma bika uhawil, wa bika usawil, wa bika uqatil, O Allah, durch dich versuche ich es, durch dich greife ich an und durch dich bekämpfe ich. Das ist sozusagen klar und deutlich zeigt, dass der Sieg kommt von Allah subhanahu wa ta'ala ganz alleine. In einer Überlieferung Sunan ad-Darimi heißt es, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Dua an diesem Tag von Hunayn sprach. Was darauf hinweist, dass er eben Angst hatte, dass Allah azza wa jal ihnen den Sieg nicht geben wird, weil sie dachten, er kommt von der großen Anzahl von Menschen, die sie hatten. Und wir wissen, dass das nicht die Wahrheit ist, weil in der Schlacht von Badr die Muslime waren ungefähr 300 und die Quraysh waren ungefähr 1000. Aber Allah azza wa jal hat Engel herabgesandt, die ihnen zum Sieg verholfen haben. Insofern, wenn Allah will, siegt man, und wenn Allah will, siegt man nicht. Und die Gründe, wodurch man siegt, sind klar. In Sunan ad-Darimi, wie gesagt, geschieht diese Überlieferung, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Hadith am Tag von Hunayn sagte. In einer anderen Überlieferung, liebe Geschwister, in der Hadith-Sammlung von Imam Ahmad, Musnad heißt es, dort, liebe Geschwister, kommt das gleiche Hadith vor, allerdings nicht, steht kein Wort darin, dass passiert ist am Tag von Hunayn. Aber man kann das natürlich verstehen, wie manche Autoren das so verstanden haben. Und zwar sagt nämlich manche Autoren sagen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die folgende Begebenheit hat sich am Tag von Hunayn also abgespielt. Und zwar berichtet uns Suhaib, er sagte, radiallahu ta'ala anhu, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat einmal gebetet und irgendetwas dahin geredet, irgendetwas gesagt, was wir nicht verstanden haben. Er hat es uns auch nicht erklärt und es auch nicht mitgeteilt. Daraufhin sagte er, habt ihr mich bemerkt? Sagten sie ja. Daraufhin sagte er, ich habe mich gerade eben an einen der Propheten erinnert. Ihm wurden viele Soldaten gegeben aus seinem eigenen Volk. Daraufhin sagte er, wer wird dieser großen Menge, also sinngemäß, wer wird diese große Menge bekämpfen können? Wer wird gegen diese siegen können? Daraufhin hat Allah Azza wa Jal ihm folgende Worte eingegeben. اختر لقومك احدى ثلاث. Such für dein Volk, wähle eine von drei Möglichkeiten aus. إما أن نسلط عليهم عدوا من غيرهم أو الجوع أو الموت. Du hast drei Möglichkeiten. Deine Leute sollen aussuchen. Entweder ich gebe einen Feind von euch die Macht gegen euch. Das heißt, sie werden euch besiegen. Oder ich werde auf euch Hungersnot herabsenden. Oder ihr wählt den Tod. Daraufhin ist dieser Prophet zu seinem Volk gegangen und sie sagten zu ihm, natürlich als er ihnen gesagt hat, was möchtet ihr wählen? Allah bestraft euch aufgrund der Aussage, die ihr gemacht habt. Daraufhin sagten sie, du bist der Prophet Allahs, wir überlassen dir unsere Angelegenheit. Suche für uns aus. Er begab sich zum Gebet und immer wenn etwas Schlimmes passierte, immer wenn sie Angst hatten, begaben sie sich sofort zum Gebet. Und er betete eine Zeit lang und dann sagte er, oh mein Herr, was einen Feind anderen als von uns, was einen anderen Feind angeht, der also uns bekämpfen soll, bitte nicht. Und was den Hunger angeht, bitte auch nicht. Sondern, ich möchte den Tod. Und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen den Tod gegeben. Und 70.000 von ihnen sind gestorben. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, das ist es, was ich gerade mir davor dahin geredet habe. Und ich sage hingegen, O Allah, durch dich kämpfe ich und durch dich greife ich an und es gibt keine Macht und es gibt keine Zustandsänderung und keine Kraft außer durch dich. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam eben die Aqida dieser Sahaba radiallahu ta'ala anhum korrigiert und ihnen den richtigen Weg gewiesen und ihnen gezeigt, wie man aus den Fehlern der Menschen, die vor einem gelebt haben, lernt. Denn der Grund dafür ist, liebe Geschwister, Allah sagt im Koran al-Karim, in Surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in tansurullaha yansurkum. Das heißt, wenn ihr Allah zum Sieg verhelft, dann wird er euch zum Sieg verhelfen. Wenn ihr Allah zum Sieg verhelft, dann wird er euch zum Sieg verhelfen. Insofern ist die Angelegenheit ganz klar, wodurch man den Sieg Allahs Azza wa Jal bekommt. Zu guter Letzt, liebe Geschwister, zu den weiteren negativen Konsequenzen dieser mekkanischen Mitkämpfer, die erst den Islam neu angenommen hatten und die sozusagen, man nennt sie die Freigelassenen, war, dass weil ihr Iman eben noch nicht tief verankert war in ihrem Herzen, sind sie hinausgezogen und ihr Ziel war die Kriegsbeute. Und sie haben noch nicht begriffen gehabt, dass es in so einem Kampf nicht um die Beute geht, sondern um fundamentale Prinzipien, für die man sein Leben hergibt. Und sie hatten also noch nicht diese Liebe und diesen Iman für ihre eigene Religion in ihrem Herzen verspürt. Und manche von ihnen waren sogar Kuffar. Also das heißt in einer Überlieferung, das wird auch erzählt ohne Isnad, heißt es, dass manche von ihnen hinausgezogen sind, ohne Gläubige zu sein. Sondern sie wollten einfach die Muslime unterstützen, unter der Bedingung, dass sie auch etwas vom Kuchen abbekommen. An dieser Stelle, liebe Geschwister, machen wir Stopp. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns segnet, uns unsere Sünden vergibt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch ebenfalls segnen und euch belohnen für eure Anwesenheit und euch segnen für eure Aufmerksamkeit. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Kraft geben, dass wir inshallah beim nächsten Tag bi'idhnillahi ta'ala über den weiteren Verlauf und über die eigentliche Schlacht von Hunayn sprechen. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima.